Kapitel 5 Hinweise, Auskünfte und Mitteilungen. Ins Zimmer einweisen. Übung 2. Hören Sie und ergänzen Sie. Kommen Sie hier entlang. So, treten Sie ein. Das ist Ihr Zimmer. Oh, schön. Mit Blick auf die Berge. Super. Sehen Sie? Hier rechts ist das Bad und die Dusche. Wo ist der Lichtschalter? Hier links ist der Lichtschalter. Gut. Da drüben ist der Fernseher. Die Fernbedienung liegt hier. Kann man auch Satellitenprogramme empfangen? Leider nein. Aber wir haben Kabelfernsehen. Auch gut. Und die Minibar? Da. Sie können die Minibar jederzeit benutzen. Hier ist die Liste für die Getränke. Ach ja. Gut. Das Telefon ist dort links. Bitte wählen Sie die 1 für die Rezeption.